Einmal im Leben nur glücklich zu sein, ist doch nicht zu viel verlangt. Einmal ein Tag nur voll Sonnenschein, ist das denn zu viel verlangt? Monde und Jahre, sie kommen und gehen, und immer noch fand nicht das Glück meine Tür. Wann ist der Tag, der mein Sehnen erfüllt? Wann kommt das Glück auch zu mir?